zerdrückt. Heute, ja, heute brauch ich mich und ich nehm mich bei der Hand. Wir gehen ein Stück zusammen, mein Körper und meinen Sehnen und Muskelfleisch, da befindet sich ein geheimes Reich. Aufeinander prallen von guter und von schlechter Kraft. Fortwährendes Fallen der einen und der anderen Macht. Es geht uns schlecht, wir sind sehr geschwächt. Finstere Wesen wieder das Genesen. Doch es geht uns gut, wir fassen neuen Mut. Dann kommt das Licht und vertreibt die Gicht. Ins Auge schauen, mein Körper und ich, stell ich fest, es ist immer gut, ein wenig zusammen zu schlendern. Daraufhin mein Körper sagt, ja, das stimmt ja voll. An meinen Sehnen und im Muskelfleisch, da befindet sich ein geheimes Reich. Aufeinander prallen von guter und von schlechter Kraft. An meinen Sehnen und Muskelfleisch, da befindet sich